Erster wehe denen, die nach Ägypten gingen, um Hilfe zu bekommen, und sich auf deren Kriegspferde, Streitwagen und Reiter verließen, anstatt auf den Heiligen Israels zu vertrauen und Jahwe um Rat zu fragen. Zweiter aber auch Gott ist weise und er bringt Unglück. Er ändert seine Worte nicht, deshalb wird er gegen die Gruppe der Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter vorgehen. Dritter, die Ägypter sind nur Menschen, nicht Gott, und ihre Pferde sind nur Fleisch, nicht Geist. Deshalb werden der Helfer und der, dem geholfen wird, fallen und alle zusammen untergehen, wenn Jahwe eingreift. Vierter, denn Jahwe hat zu mir gesagt, ein Löwe knurrt über seiner Beute. Obwohl viele Hirten gegen ihn kommen, erschreckt er nicht vor ihrem Geschrei und Lärm. Genauso wird Jahwe, der Herr der Heere, auf den Berg Zion herabkommen, um zu kämpfen. Fünfter, wie Vögel, die flattern, wird Jahwe, der Herr der Heere, Jerusalem beschützen. Er wird es retten, verschonen und befreien. Sechster, kehrt um zu dem Gott, von dem ihr, ihr Söhne Israels, euch so weit entfernt habt. Siebter, denn an diesem Tag wird jeder seine Götzenbilder aus Silber und Gold wegwerfen, die ihr mit euren Händen gemacht habt und die euch schuldig gemacht haben. Achter, Assur wird nicht durch ein menschliches Schwert fallen, sondern es wird vor dem Schwert fliehen. Seine Krieger werden zu Zwangsarbeitern werden. Ihre Stärke wird vor Angst vergehen, und ihre Anführer werden vor einem Zeichen zittern. Dies ist der Spruch Jahwes, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem hat. Neunter, dieser Vers ist im Originaltext leer.